This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Stereo. Yo, Shango and Bruno, what is that? Let's up the fire, make it burn them. Burn them, burn them, burn them. David versus Goliath. David O's. Come for no. Get up, get up. Yo. To my, to my, to my. Singers and players of instruments on all continents, making a difference. We come stomping in, battling ignorance. Boost your confidence. Ain't no stopping with my people. Big budget or pocket change, guerrilla marketing all over your block. We got the whole world targeted. We aiming, we locking it. Blow up the stock exchange. Keep on rocking in the free Sons world. Sons of joy, find the people, not take them for time. Burning evil. Sons of joy, find the people. Yo, man, I'm musician. Tell them I'm a profession. Sons of joy. For the people, not set them for time. Burning evil, sons of joy. For the people, Babylon, not try to shut it down. Cause you can't touch the sound, so you're good. Just can't stop my flow. Well, I'm missing more liberation, missing more respiration. They just can't stop my flow. Well, I'm missing more salvation, more reparation. They just can't stop my flow. Well, I'm missing more education, more determination. They just can't stop my flow. Well, I'm missing brrrr. Yo, Bruno, tell them something. Religiously painting this picture's been making this hit since 96 when I made my first brick in the business. I got bit more than one snuff snakes in the kitchen. Faker than pictures wanted, I'd already hated the bitchness. Instead I made my decision and played my position. I take the verses for life, started getting greater ambitions. Holding, holding us back, but I created division. But I'm bridging the gap between Jamaicans and Kingston. Sons of joy, for the people, not set them for time. Burning evil, sons of joy, for the people. Tell them I'm a musician, tell them I'm a profession. Sons of joy, for the people, sons of joy. Burning evil, not set them for time. Burning evil, but I'm not sure if it's given a chop on the planet. Still, I said evil. Yo. I need a piece of music and some peace of mind. Piece of paper just to speak my mind. I turn it up and meditate and it feels so fine. It's something more than just beats and rhymes. It's entertainment and education, bringing forth changes through motivation. Universal language communication, it's my occupation. Why them fighting it? Why them fighting it? When me see so much brown and black and white in it. Why them fighting it? Why them fighting it? Music is a mission, so make them say again. 91, recorded my first song with MB. Travel with music, I never know how long it'll take me. Cut through with love in my heart, the wrongs would tempt me. Always making sure that my songs ain't empty. From message, emotion, the essence of ocean. The pressure's enormous, I'm crossing the ocean. Sweden, Germany, JA in New York, man. Shango coming, I'm through talking. Sons of joy, for the people, not set them for time. Burning evil, sons of joy, for the people. Tell them I'm a musician, tell them I'm a profession. Sons of joy, for the people, not set them for time. Burning evil, sons of joy, for the people, not set them for time. Sons of joy, for the people, not set them for time. Burning evil, sons of joy, for the people. Young man, a musician, tell them I'm a profession. Music is a mission. Get up, get up. Singing our songs of joy. And it's my profession. Get up, get it's up. My religion. Babylon won't shut it down. From Sweden to Kingston. No, my name just can't stop the sound. Willkommen bei Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon Franz Hahnemann und Adrian Barne. Heute am 24. Mai haben wir wieder einiges neues Zeug für euch und wir fangen an mit der neuen LP von Cluso. Die ist erschienen auf 4 Music letzten Freitag und es ist sein drittes Album und er hat 2001 sein Debütalbum Text und Ton veröffentlicht. Das war ein ganz klassisches Hip-Hop-Album. 2004 kam dann sein Album Gute Musik und jetzt 2006 sein Album Weit Weg und die beiden neueren Alben sind auf jeden Fall keine Hip-Hop-Alben mehr in dem Sinne, sondern da steckt wahnsinnig viel Songwriting drin, auch im klassischen Sinne, also so Gitarren-Lagerfeuer-Lieder-Style. Und er verbindet ganz viele verschiedene Stile jetzt in seiner Musik. Das sind Reggae, Pop, Rock-Einflüsse sind da sicher auch dabei und nicht zu vergessen der Hip-Hop. Und wir hören jetzt Bleib einfach hier von seiner neuen LP. Weit weg, das ist ein Track, der geht um die Thematik der Jugendabwanderung in Thüringen, da wo er herkommt. Seine Heimat, ein Appell an die Jugend. Greetings, visualize and see things. You don't know we got righteous meetings. This is Demolition Man speaking. We take this for freak thing. Yeah, you don't know we have the lyrics the most. Anytime we come out to the DJ with toast, and you're with DJ from coast to coast. Demolition Man say, Ikes for y'all. Well, if you bun the player's tongue, Demolition, they pan them, I can always know that's when. They said they for the first time, but I'm out. Tell them, baby, go for Chacon. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, from coast to coast with a DJ with a need for baby, baby. So, noch einen kurzen Nachtrag. Als allererstes haben wir heute gehört Promo mit Songs of Joy featuring Capleton. Genau. Und jetzt wieder zurück zu Clouseau mit seinem Album Weit weg. Er hat auch diesmal einige interessante Feature-Parts dabei. Zum Beispiel ist Max Herre endlich da, wurde von den Fans schon lange gefordert. Und die New Telepathics aus England sind dabei und Raska Jam aus Ungarn. Und ein fetter Track ist mit dem Flown Emo drauf. Der heißt Morgen gestern und den hört ihr jetzt schon im Hintergrund. Clouseau und Flow Nemo. Stell dir vor, Forscher fänden die Formel für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen war gestern und du hast heute noch Zeit. was würdest du tun? Stell dir vor, Forscher finden die Formel für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen wird gestern, dann hast du heute noch Zeit. Wenn morgen gestern wär, dann käme ich heute nicht zur Ruhe. Wenn morgen gestern wär, dann würde ich überlegen, was würde ich heute anders tun. Wenn morgen gestern wär und ich könnt nochmal zurück, dann würde ich richtig planen, und zwar Schritt für Schritt, damit mir diese Reise etwas nützt. Okay. Bevor man heute schon die Fehler von morgen bereut, ist es sicher besser, wenn man seine Sorgen zerstreut. Selbst wenn man scheitert, man versucht es erneut. Ansonsten dreht man durch und wird nur noch betreut. Es bleibt festzuhalten, es ist ein Drahtseilakt. Jetzt loszulassen, wäre total beknackt. Drum such ich nach Wegen, wie man seinen Geist befriedet. Denn das Zeiteisen wird zu heiß geschmiedet. Stell dir vor, Frosche fanden die Formel für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen wär gestern und du hast heute noch Zeit. Yeah. Stell dir vor, Frosche finden die Formel für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen wär gestern, dann hast du heute noch Zeit. Wenn morgen gestern wär, dann wüsste ich heute schon Bescheid. Wenn morgen gestern wär, wär ich zu jeder Tat bereit. Wenn morgen gestern wär, blieb es nicht bei Träumerei. Auf die Idee folgt die Tat, und aus Theorie wird Wirklichkeit. Vielleicht bist du heute pleite, weil du morgen alles ausgibst. Man muss schon in Kauf nehmen, wie man gestern drauf ist, und genau wissen, was man will. Denn die Zeit hat sich zurück, aber steht nicht still. Du hast die Wahl, dass morgen gestern ist, nur ob du dich traust. Liegt an dir, was morgen in ist, wär dann heute schon out. Und wenn man sich umschaut, was all die Leute so schlaucht, sollte man morgen ignorieren, was man heute nicht braucht. Stell dir vor, Forscher finden die Formel für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen war gestern und du hast heute noch Zeit. Was würdest du tun? Stell dir vor, Forscher finden die Form für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen war gestern, dann hast du heute noch Zeit. Ist es ein Traum oder ein Albtraum? Kaum zu durchschauen. Ja, warte mal, wenn ich das jetzt geschnallt habe und morgen gestern ist, dann ist, was ist dann eigentlich vorgestern? Es ist heute. Beziehungsweise übermorgen. Es ist auch heute. Stell dir vor, Forscher finden die Formel für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen war gestern und du hast heute noch Zeit. Was würdest du tun? Stell dir vor, Forscher finden die Formel für die Reise der Zeit. Stell dir vor, morgen war gestern, dann hast du heute noch Zeit. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Heute mit dem neuen Album von Clouseau. Es heißt Weit weg und ist letzten Freitag bei 4Music herausgekommen. Wir haben jetzt gerade gehört Morgen gestern, und gefeatured war Flown Imo. Clouseau hat das Album nicht ganz alleine produziert. Geholfen haben ihm wieder, wie schon bei Gute Musik, unter anderem Ralf Meyer als Co-Produzent. Der hat auch schon für ein paar bekanntere Leute am Mischpult gestanden, und die haben auf jeden Fall zusammen einen fetten Sound auf die Scheibe bekommen. Und er spielt das ja alles nicht alleine. Ihr hört immer 1000 Instrumente im Hintergrund. Seine Band spielt es natürlich alles ein für ihn und mit denen ist er auch auf Tour. Leider kann ich euch keine weiteren Infos über die Band geben, aber wird halt eine übliche Band sein mit Schlagzeuger, Bassist, Gitarrist und so weiter. Und wir hören jetzt noch als letztes seine aktuelle Single Chicago. Ein Song, der sich um eine Drogenabhängige im Prinzip geht, die immer Chicago als Fluchtpunkt angibt. Und das Ende ist dann irgendwie offen, sie ist dann auf jeden Fall weg und ist nicht mehr an dem Ort, wo sie sich immer alle die Drogen einpfeifen. Das heißt, sie ist irgendwie wohl weggekommen. Aber es ist nicht wirklich klar, ob sie wirklich jetzt nach Chicago ist oder was mit ihr passiert ist, kann man sich dann selber interpretieren. Sehr schöner Song. Sie ist immer da, wo was los ist. Immer mitten in der Stadt. Dort, wo die kleine Welt ganz groß ist, sieht sie sich an den Lichtern satt. Sie erzählt dann und wann von dem und dem, denn sie hat jeden schon gehabt. Auch wenn sie sich selbst nicht ganz so pflegt, pflegt sie zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Irgendwo, wo sie keiner kennt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Dort, wo niemand ihren Namen nennt. Mit ihrem sonnigen Traum vor Augen läuft sie durch den Regen. Und jeden, den sie auf der Straße trifft, erzählt sie, sie wäre da gewesen. Schreibt, an welcher Ecke sie schon war, denn sie kennt immerhin dies und das. Und wenn du bisschen was dabei hast, nimmt sie dich mit für eine Nacht. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Irgendwohin, wo dich keiner kennt. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Dort, wo niemand deinen Namen nennt. Doch wenn man ihr erzählt, welchen Traum sie lebt, dann spielt sie gleich verrückt. Denn auch wenn sie kurz schläft, sobald das Licht angeht, dann muss sie schnell zurück. Manchmal trifft sie sich mit ein paar Leuten an einem unbestimmten Platz. Und wenn dort frisches Zeug durch die Adern fließt, gibt man einen Löffel an die Kumpels ab. Und diesmal ist sie nicht gekommen, vielleicht hat sie's nicht gepackt. Nur eine kleine Nachricht ist alles, was sie hinterlassen hat. Ich komm nie mehr, ich bin in Chicago. In Chicago. Be kidding, cause most people in the world live poverty stricken. Things getting harder, the economy slipping, and hard work get the key to success, gotta be driven. We'll pop a living, one day we'll be stopping the system. Unite every ghetto and fight the opposition. My proposition is life to the rhythm I write. I'ma elevate the youth when I'm giving them light. Make them see the light at the end of the tunnel. All day, every day, there is no end to the struggle. The streets say that there's no end to the hustle. I understand that, cause I've been in the jungle. I've been in trouble and no serious times. Young brothers money hungry doing serious crime. Everyone trying to eat, it's a furious grind. Gotta elevate the youth, they got curious minds. Like I was the soul father, speaking with the energy, vibe and the soul power. Show cowards $3 song for a whole hour. Lyrically I'm colder than ice in a cold shower. Relate to all ages, all races and far places. Teachers and scar faces and people in car chases. Politicians to the leaders and smugglers. Governors to thugs and the preachers and hustlers. And say different things for the same damn loop. Fake thugs talk big cause the main man shoot. Another play like a song with the same damn loop. They on stage talking big with the same damn loop. But we bringing it different, past your mental conditioning, envisioning the youth in the ghetto and what they living in. Citizens suffer from all types of imprisonment. Not tradition is past the ghetto cause we magnificent. Cause I'm a poet devoted to black yard. Opponents are slash guard and I flow with the raps hard. Vocally and globally known as the rap guard. Started in the hood doing shows in my backyard. Like a broken bone. You got kids trying to be overgrown, rolling up chrome. They holding their own, thinking with a soldier's dome. They don't know how to read, but can hold the throne. Media propaganda is overblown, and every video got sexual overtones. It's nothing for kids, too many broken homes, and all these worldly kings get overthrown. But I didn't come to preach or complain about it. I know the whole game about it, so I'ma explain about it. No, I'm not a hater, but there's things that I hate about it. The game is crooked, so it's time to be straightened out it. Tired of record labels and A&Rs. Tired of fake dog rappers who saying they hard. Tired of people with no knowledge who claiming they guard. If they keep it up then you would just never stay in the yard. You get found out and then soon you're drowned out. Clowned out, hit with the kick in the roundhouse. Full of just like an outhouse. Get found out from the east to the west, Midwest to down south. Das waren die Fort Knox 5 zusammen mit Africa Bambaataa und King Kamanzi. Wobei Africa Bambaataa hier entweder nur diese Sprüche und Rufe aus dem Hintergrund macht, wahrscheinlich hat er auch mit an der Musik gearbeitet. Fort Knox 5 haben ihr eigenes Label, Fort Knox Recordings, vor 3 Jahren gegründet. Inzwischen schon weltweit über 25.000 Vinyls verkauft. Obwohl es, glaube ich, erst 7 Maxis gibt und jetzt ist eben die erste Compilation auf ihrem Label erschienen. The New Gold Standard, gefeatured sind außer ihnen selbst noch Bands wie Speedy Consuela und Liftoff International Velvet. Und noch einige Artists, die gefeatured werden, eben unter anderem Africa Bambaataa, King Kamanzi von The Zulu Nation und Mustafa Akbar. Die Fort Knox 5 sind eigentlich nur 4 Musiker. Einer von denen ist auch schon bekannt von den Live-Sessions der Severy Corporation. Dort spielt er Gitarre und Sitar. Und das sind 4 Musiker aus den verschiedensten Ecken, die aber eine Gemeinsamkeit haben, nämlich Funkmusik. Yes. Als nächstes hören wir was Neues von Mafio. Die haben ihre neue EP draußen. Ist das eine EP? Ja, ne? Da sind 5 Stücke drauf. Und wenn ihr Infos zu Mafio haben wollt, dann checkt www.upsetrecords.de. Könnt ihr euch auch einige der Lieder anhören. Man kann dort die ganze EP kostenlos herunterladen. Und damit sich das lohnt, oder dass sich das lohnt, hört ihr jetzt. Wir spielen Das widmen wir unseren Leuten. Nach dem Bass пацанам посвящается. Посвящается. Нашим пацанам посвящается. Всем тем, кто сидит, кто нашим пламенем горит. Тем, кто к нашей жизни привык. Тем, кто не ноет, а просто живет. Свою линию гнет, вперед идет, несмотря назад. Тем, кто прошел через ад, тем, кто бухал, тем, кто курил, тем, кто на ментов и законы забил, тем, кто из души честно любил, тем, кто за честное дело кровь пролил, тем, кто ворует, тем, кто торгует, тем, кто массивные тузы тусует, всем посвящается, тема не кончается, жизнь продолжается, кто-то достигает, а кто-то срывается, разбивается, забивается или просто теряется. В нашей жизни всякое встречается. Не судите, да не судимы будете. Люди, куда вы рубите? Земля вращается, жизнь прощается с нами навсегда. То, что мы прожили вчера, не вернется никогда. Остается лишь пустота и печальный взгляд. Но посмотри внимательно, наши глаза горят. Нам все равно, что про нас говорят. Там мы были черти, и здесь мы яд. Да пошли вы нахуй, ты со мной, брат. Брат, брат, нашим пацанам посвящается. Эта тема никогда не кончается. Война только начинается. Всем, кто сражается, эта тема посвящается. Посвящается. Нашим пацанам посвящается. Эта тема никогда не кончается. Война только начинается. Всем, кто сражается, эта тема посвящается. Посвящается. Эй, йоу, да ты прав, братан. Эта тема не кончается. Реальным пацанам эта песня посвящается. Тем, кому в жизни вообще не везет. И тем, кого жизнь конкретно ебет. Тем, кто не сдается, идет, а не крадется. Тем, кто в трудное время не плачет, а смеется. Тем, кто не боится на стрелке появиться. Тем, кто стремится к свободе пробиться. Тем, кто знает, как с лучшим другом поделиться. Тем, кто слушает хип-хоп. Тем, кого это прет, тот поймет скоро, что без цели жить нельзя. Ведь у каждого мечта. И поэтому пора. Начинайте, не зевайте. К этой теме привыкайте. Друг другу помогайте. И ни в коем оставайте. Ну давайте, ведь это наш последний шанс. Мы образуем альянс и создадим такой баланс. Один за всех и все за одного. Вместе нас не остановит никто. Ведь наши страсти разгораются. Смотри, что получается. Мечты наши сбываются. Все вокруг меняется и жизнь начинается. Нашим пацанам посвящается. Эта тема никогда не кончается. Война только начинается. Всем, кто сражается, эта тема посвящается. Посвящается. Нашим пацанам посвящается. Эта тема никогда не кончается. Война только начинается. Всем, кто сражается, эта тема посвящается. Посвящается. От сердца посвящается нашим пацанам. Йоу, вы сами знаете, кто вы есть. Блять, из-за этого, это реальная тема. Реально, да, братан, да, реально. Йоу, йоу, один за всех и все за одного. Во, у микрофона кто? Мафио, мафио, один за всех и все за одного. Во, в деле остается кто? Мафио, мафио, мафио. Нашим пацанам реально от сердца, йоу. Yeah, Ghostmaster, Mike Fire, yeah. Это мафио, это мафио. 2005, йоу, мы с вами, yeah. Ja, MAF aus Leer, Mafio. Und das Lied, die deutsche Übersetzung des Titels war, das widmen wir unseren Leuten. Wir haben euch, bevor wir dann noch einen weiteren Track von Mafio uns anhören, wir haben letzte Woche das famose Album von 4:1 vorgestellt, Abenteuer hoch 3 von 58 Beats Records. Und wir haben da noch Verlosungskram übrig, und zwar ein T-Shirt Größe L von 4:1. Das Album auf CD und ein Würfelspiel. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann ruft an unter der 04921, die Vorwahl für Emden, 915576. Ich wiederhole es nochmal, 04921 für Emden, 915576. Und wir hören jetzt noch einen weiteren Track von Mafio, von ihrer LP Wir sind im Game. Und der heißt, hebt die Hände. Yo, yo, yo, yo. Upside record, record. Up yo, up yo. Ghostmaster, Ghostmaster. Fire, fire, fire. Shh, shh, shh, shh. Yo, тыкайся, тыкайся, сын. Поднимите руки выше, нам не мешают никакие крысы. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. Поднимите руки выше, нам не мешают никакие крысы. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. Многие делают хип-хоп из-за денег, многие вместо микрофона лучше дать веник. Многие не могут связать одно слово с другим, но мы мастера дела, у нас все один в один. Наши тексты как снайперский выстрел со сцены прямо в зал. А вот и диджей на кнопочку нажал, и давай крутить пластинка, так что дым столбом стоит. И ты чувствуешь огонь, во все жарче горит. Нам не нужна наркота, чтобы круто оторваться. Мы знаем стресса, чтобы публика смогла взорваться. Хватит с ноги на ногу мяться, давно уже пора от пола отрываться. Поднимите руки выше, выше. Нам не мешают никакие крыши. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. Поднимите руки выше, выше. Нам не мешают никакие крыши. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. Уже сколько времени прошло, не изменилось ничего. Слышу только bitch, let's go, I have money, this my flow. Это сказочное шоу, но за кулисами лошьё. Эй, йоу, йоу, йоу, не могу смотреть на это все. Вы в моих глазах никто, вы производите фуфо. Под названием говно, и вы гордитесь им еще. Нас тошнит уже давно, в клипах видно лишь одно. Шлихи, тачки и бухло, вам не горит кипит зло. Я вам готов разбить ебло, да вы не рэпер, а бобьё. Вам лучше танцевать танго и подставлять свое очко. Вот эти фразы как пило, а микрофон моё копьё. Mic fire, Ghostmaster, это мафия. Поднимите руки выше, выше. Нам не мешают никакие крыши. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. Поднимите руки выше, выше. Нам не мешают никакие крыши. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. Как комета, как ядерная ракета. Хип-хоп ярче любого света. Совый бред, это не для меня. С детства в хип-хопе вся жизнь моя. Если я слышу хип-хоп, то сердце чаще бьется, и кровь по венам еще быстрее льется. Всегда и везде кто-нибудь найдется, кто через все преграды хип-хопу прорвется. Йо, все на этом хватит, стопа, заряжай вам урок, нажимая на курок, бэм, держи, сынок. Это истинный хип-хоп, ведь теперь все наоборот. Наше время битым бьет, я смотрю только вперед, потому что этот год наш ход, наш плод. Мы уже вот-вот, у нас уже прет-прет. Диджей наготове ждет, публика нас зовет. Мы на сцену выбегаем, атмосферу накаляем. Начинаем, рэп читаем, бля, стигаем. Точно знаем, что без нас неинтересно. Мы забили себе место, ведь на статус андеграунд. Настоящий хип-хоп-саунд, хип-хоп-саунд, хип-хоп-саунд. Поднимите руки выше, выше. Нам не мешают никакие крыши. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. Поднимите руки выше, выше. Нам не мешают никакие крыши. На земле горит огонь хип-хоп-хопа, Америка, Азия, Европа. 21.43 Uhr. Ihr seid bei Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Und ja, Glückwunsch den Gewinnern. Wir haben jetzt eine Party-Durchsage. Und zwar ist am 27. Mai im Spunk an der Bornesse 5 bis 6 hier in Emden ein Konzert, das unter dem Namen mit dem Namen betitelt ist The Finest Hip Hop of the North, hosted by El Gordo von Team Taktik. Und auftreten werden die Zulu Mafia, KFJ und Goran X und DJ Weird Cuts. Und anschließend ist dann Open Mic und Aftershow Party mit DJ No Z. Also wer nicht über die Feiertage nach Hause fährt, sollte auf jeden Fall am 27. Mai ins Spunk schauen. Wo man übrigens sowieso meistens vorbeigehen kann. Sind ja verdammt nette Leute dort. So, gerade eben haben wir ein Stück gehört von der Gruppe Russia. Das sind Xandel und Ancient Myth. Von Xandel haben wir ja vor 14 Tagen schon mal was gehört. Der betreibt, wie gesagt, das Subversive-Label. Und da gab es jetzt eine Split-Maxi. Und zwar, die eine Seite ist im Prinzip Ramadan 04. Ramadan, das Sublabel von Zorg aus Berlin, betrieben von Karim. Wo wir auch schon die ersten beiden Platten von vorgestellt haben. Ich glaube, die dritte Release auf Ramadan war nur als CD erhältlich. Und auf der anderen Seite der Platte ist eben die Subversive-Seite mit dem Russia, was wir gerade eben gehört haben. 4 Stücke sind da jeweils drauf und sehr schöne instrumentale Hip-Hop-Platte. Ist aber nicht nur instrumental, sind auch Rapper gefeatured. Bluebird zum Beispiel. Deepes Zeug. Und wo wir gerade dabei sind, hören wir uns noch einen Tune an von der Subversive Offbeats Volume 3 Compilation. Und zwar den allerletzten, der ist von Matt R. produziert und heißt Nostalgia. We'll be right back. nochmal eine kurze Durchsage. Manfred, wenn du das jetzt noch hörst, dann ruf bitte nochmal an, weil wir müssen noch kurz was besprechen. Dankeschön. We'll be right back. Ihr hört Coast to Coast und das war ein weiteres Lied von der Compilation The New Gold Standard, erschienen auf Fort Knox Recordings von der Band Fort Knox 5. Dieses Lied hier war produziert von International Velvet zusammen mit Mustafa Akbar und Roots of CI. Ich weiß leider nicht genau, welche Instrumente die beiden Featurings da bedienen. Die Sitar, wie gesagt, wird gespielt von einem Member der Fort Knox 5. Obwohl die ja hier nie dabei sind, also war das wahrscheinlich Mustafa Akbar, okay. Die Compilation ist ein richtig schönes Funk-Album, also das letzte Stück, was wir jetzt eben gehört haben, ist so das chillteste und am meisten ethno-beeinflussteste Stück, was es da gibt. Das meiste sind so richtig straighte Funk-Nummern, lohnt sich auf jeden Fall. Und die kommen auch für eine oder zwei Wochen nach Europa, spielen aber eigentlich nur in Süddeutschland, in Österreich. Zum Beispiel spielen sie in Wien. Im Dub Club, wo wir euch vor einigen Monaten mal die Dub Club Compilation vorgestellt haben, das ist ja einer der bekanntesten Clubabende in Wien im Flex. Dort treten Fort Knox 5 auf und am 1. Juni zum Beispiel auch in München in der Registratur zusammen mit Africa Bambaataa und King Kamanzi von der Zulu Nation. Jo, Coast to Coast gibt's natürlich hier auf Radio Ostfriesland alle 14 Tage. Aber ihr könnt euch auch weitere Informationen auf unserer Internetseite holen, die da heißt coastradio.de, C-O-A-S-T, Radio zusammengeschrieben.de. No. Noch kurze Info zu den wilden, zum Teil wilden Instrumentalen, die wir heute im Hintergrund gehört haben. Die stammen komplett vom Wordsound-Label, von der Wordsound-LP Nummer 49, Weapons of Mass Destruction. Gerade läuft Spektre mit Saddam Stargate. Da kommen noch einige Tunes in den nächsten Sendungen. Und zum Schluss hören wir von 2005 eine Release auf Planet Mu, dem Label von Mike Paradinas, und das ist seine Maxi, die nennt sich Lover's Acid, also eigentlich ein EP mit 4 Stücken drauf, produziert von Luke Vibert, der auch unter dem Namen Eamon Andrews für Planet Mu harte, schnelle Acid-Breakbeat-Platten produziert hat. Und natürlich vor allem durch seine Alben und Releases auf Ninja Tune weltweit bekannt ist. Wir hören einfach das Titelstück Lover's Acid, verabschieden uns damit. Ja, am Mikrofon waren in der letzten Stunde Adrian Barne und Franz Hahnemann. Peace.